Kinktober 2023, Heel Snippet, Day 24, Sex Toys. Written, translated and read by Pieces of Eden. Die einkaufswütigen Massen von Coruscant werden Augenzeugen eines seltenen Moments. Wildes Getuschel bahnte sich seinen Weg durch die Menge und mit langen Hälsen wurde sich gegenseitig umgeschubst und geschoben, um der plötzlich eingetroffenen Einheit von Soldaten Platz zu machen, die soeben ihr Fahrzeug verließen. Es war offensichtlich jemand Wichtiges vorgefahren und die Spannung zwischen der Neugier, dem »Wer ist es?« und dem gebührenden Respekt vor den geladenen Waffen der Soldaten war spürbar. Dann erkannte ein erster Schaulustiger die ganz in weiß gekleidete Gestalt, deren Umhang von den Fallwinden zwischen den Wolkenkratzern aufgewühlt wurde. »Der Imperator!« Die Erkenntnis verbreitete sich wie ein Lauffeuer und Neugier und Aufregung bezwangen jedwede Angst vor den scharfen Waffen. Plötzlich tat ein jeder auf der Einkaufsmeile sein Möglichstes, um auch nur einen kleinen Blick auf den Mann mit den goldenen Augen zu erhaschen. Nur bis eine zweite Person das Gefährt verließ. Und wie ein Blitzschlag war die Angst zurück. Als würden sie von unsichtbaren Händen abgedrängt, wich die vorderste Reihe der Schaulustigen zurück. Augen wie geschmolzenes Gestein ließen den Blick über die Massen schweifen. Und jede Person, die ihn kreuzte, wandte sofort den Blick ab, bemüht einfach im Boden zu versinken. Der Bluthund. Der Killer. Viele von ihnen erinnerten sich auch noch an andere Namen für diesen Mann, doch niemand wagte diese auch nur zu denken. Als würden sie ein Meer teilen, schritten die beiden Männer über den Boulevard vor einen unscheinbaren Laden zu, in deren Tür ein hocherfreuter Besitzer stand, um sie in Empfang zu nehmen. Nach einem kurzen Austausch von Freundlichkeiten, für die Massen nicht zu hören, verschwand der Imperator im Laden. Seine Wachen, sowie der bedrohliche Mann in Schwarz, verblieben vor der Tür. Der Bluthund drehte sich um, die Arme vor der breiten Brust verschränkt. Sein Umhang wehte um seine Schultern und gab den Blick auf den glänzenden Griff seines Lichtschwertes preis. Die Menge löste sich nach und nach auf, denn die meisten Leute waren einfach nicht bereit, ihr Leben zu geben, um ihre Neugier zu befriedigen. Lediglich ein paar wenige, zu dumm oder zu dreist, blieben zurück, drückten sich am Rand der Straße herum und warfen immer mal wieder einen vorsichtigen Blick in Richtung der düsteren Gestalt an der Tür. Wenig später tauchte der Händler wieder im Eingang auf und drehte sich dann mit einer tiefen Verbeugung um, dem Imperator die Tür aufzuhalten. Dieser folgte kurz darauf und verabschiedete sich mit ein paar wenigen Worten, ein kleines Paket in den Händen haltend. Dieses überreichte er wortlos seinem Bluthund, ein träges, geradezu freches Schmunzeln auf den Lippen. Dann machte er sich auf den Weg zurück zu seinem Speeder, allerdings nahm er sich nun die Zeit, sich umzusehen, Blickkontakt mit dem ein oder anderen neugierigen Gesicht in der Menge aufnehmend. All jene, die dem Blick seiner goldenen Augen begegnet waren, würden später aussagen, dass sie keine Erinnerung hätten, auf welcher Straße sie an jenem Tag waren oder gar, um was für ein Geschäft es sich gehandelt hatte, welches der Imperator mit seiner Gegenwart beehrt hatte. Alles, woran sie sich erinnerten, war der schelmische Funke in jenen wunderschönen Augen und ein tiefes Gefühl von Unbehagen. Während der Imperator in seinem Gefährt verschwand, die düstere Gestalt dicht auf seinen Fersen, legte sich die allgemeine Aufregung schnell und die Bewohner der zwielichtigen Teile von Coruscants Unterwelt kehrten zu ihrem Alltag zurück. Im Inneren des eleganten Speeders griff ein schmunzelnder Imperator nach dem Paket auf dem Sitz neben ihm und öffnete es, den Inhalt erneut zu kontrollieren. Ihm gegenüber runzelte der Bluthund die Stirn. »Ihr hättet euch das auch einfach schicken lassen können, Meister.« Der Imperator lächelte und hob den schlanken Stab aus Durastahl aus seiner Verpackung, inspizierte ihn im Licht. »Das hätte ich gewiss, aber persönlich durch die Auswahl zu stöbern hat seinen ganz eigenen Reiz, mein Liebster. Und außerdem können meine Hände die Größe wesentlich akkurater einschätzen als eine schnöde Tabelle. Aber sei es drum. Sag, Liebster, bist du geduldig genug zu warten, bis wir wieder im Palast sind? Oder soll ich den Fahrer wissen lassen, dass er noch ein paar Schleifen drehen kann?«